Es gibt sie, die neuen Folgen. Hallo und herzlich willkommen zum 9. News-Podcast im Jahr 2014. Wir sind wieder da nach unserer kleinen Sommerpause und starten jetzt voll durch mit allen News aus dem August 2014 und teilweise auch schon September 2014. Und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Hallo liebe Hörer, seid recht herzlich gegrüßt. Und dann begrüße ich noch unseren Stargast. Hallo Bianca. Ja, cool, dass ich heute mal der Stargast sein darf. Obwohl, Kevin, wir vermissen dich. Ja, Kevin ist heute leider nicht mit dabei. Genauso wenig auch Marcel und Clemens. Liebe Grüße an euch dreien. Wir sind heute in einer ungewohnten Konstellation hier, die es auch vorher noch gar nicht gab. Podcast ohne Kevin ist ja auch schon eine ganz schöne Weile her, bei den News-Podcasts auf jeden Fall. Der letzte war im November 2012, also schon fast ganze 2 Jahre habt ihr nur News-Podcasts mit Kevin gehört. Auf jeden Fall immer in der ersten Hälfte, in der zweiten steigt er wie gewohnt aus. Daher heute mal ohne Verabschiedung in der Mitte des Podcasts. Und dann legen wir auch direkt los mit einigen wichtigen Informationen aus der Detektiv Conan Community, genauer sagt Conan News. Da hatten wir ein Gewinnspiel oder haben wir ein Gewinnspiel? Nee, hatten ein Gewinnspiel, bei dem wir 3 Detektiv Conan Kalender verlost haben. Da kann euch jetzt Kevin nichts genaueres zu erzählen. Wir hatten die 3 Kalender verlost, haben die Gewinner benachrichtigt. Bitte meldet euch bei uns, dann können wir euch auch den Kalender zuschicken. Ja, genau. Dann haben wir noch ein weiteres Gewinnspiel gehabt vom Conan Cast. Ihr dürftet es mitbekommen haben. Im letzten Conancast hatten wir ein Gewinnspiel, bei dem auch einige Hörer teilgenommen haben. Da bedanke ich mich recht herzlich. Und da möchte ich hier auch exklusiv gleich mal den Gewinner bekannt geben. Oder eher gesagt, die Gewinnerin. Das ist nämlich die gute Biene, die einen Kommentar geschrieben hat. Den kann ich auch gerne mal vorlesen. Nächstes Jahr fahre ich auch zu Animagic. Whoop whoop. Hoffentlich kommen die Super Digest Bücher auch irgendwann mal in Deutschland auf den Markt. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst dich gerne bei uns melden, beziehungsweise hast schon eine Mail in deinem Postfach. Da gerne mal reinschauen und dann schicken wir dir auch die Bände 79 und 80 gerne zu. Natürlich wird es auch in Zukunft weitere Gewinnspiele im Conancast geben. Das war jetzt ein positiver Testlauf, wie wir fanden. Und das wird es auch in Zukunft auf jeden Fall geben. Also bleibt auf jeden Fall dran. Irgendwann wird es wieder vielleicht auch unerwartete Gewinnspiele im Conancast geben. Ja, dann noch eine News aus dem Wiki. Ein Conancast hatten wir im letzten Monat nicht. Da hatten wir unsere Sommerpause, die jetzt zum Glück beendet ist mit diesem Podcast. Dafür aber im Wiki gab es einige interessante Überarbeitungen. Also ist viel passiert in der Sommerpause. Zwar hatten sich einige Benutzer auch abgemeldet, waren auf Reisen oder leider auch krank. Trotzdem gab es diverse Umstrukturierungen, zum Beispiel auch im Bereich der Manga-Bände. Da könnt ihr gerne mal reingucken, also Band 1 bis Band 84, die sind schon komplett überarbeitet und in einem neuen Design, das hoffentlich übersichtlicher ist und auch mehr Informationsgehalt für euch bereithält. Ja, dürft ihr euch gerne mal reinklicken. Gut, gehen wir direkt über zum Anime in Deutschland. Da beginnen wir mit den technischen Details zum 17. Film Detektiv auf hoher See, der ja leider verschoben wird. Und da weiß Olli genaueres zu, nicht wahr, Olli? Ja, so sieht's aus. Ja, die technischen Details vom Film 17 wurden jetzt veröffentlicht. Es wird wie immer eine DVD und eine Blu-ray geben. Die DVD in Deutsch und Japanisch in Dolby Digital 2.0 und 5.1. Die Blu-ray ebenfalls in Dolby Digital in HD. 2.0 und 5.1 ist auch mit dabei. Also 5.1 ist ja jetzt ja noch ziemlich neu, sag ich mal, aber eine ordentliche Tonspur, bei dem man den Film auch wirklich in vollem Umfang genießen kann. Ja, das Bildformat ist auf beiden 16:9 und eine voraussichtliche Einstufung des Alters wird wahrscheinlich wieder bei 12 liegen. Und natürlich gibt es auch ein 24-seitiges Booklet, was immer mit dabei ist. Ja, das kennen wir ja schon. Und die Blu-ray natürlich in HD, der Ton 5.1, den hatten wir letztes Mal schon bei Film 16. Ich weiß gar nicht, ob es bei Film 15 auch schon so war, ich glaube nicht. Also er ist der zweite Conan-Film mit 5.1-Tonspur. Finde ich sehr schön für alle Tonliebhaber. Kann natürlich nicht mit dem Conan-Cast mithalten, aber ich glaube, Kasi arbeitet daran. Ja, FSK 12 hatten wir ja auch schon so häufig. Nur Film 2 war da ja die Ausnahme. Der hatte ja FSK 6 Einstufung. Ansonsten alles so, wie man es erwarten wollte. Also keine große Überraschung, finde ich jetzt hier. Aber trotzdem schön, dass es bestätigt wurde von Kase und dass wir jetzt wissen, was wir uns denn da wirklich kaufen. Also verspätet kaufen, leider. Ja, leider kommt der Film verspätet raus, denn wenn ihr diesen Cast jetzt pünktlich hört, dann ist es noch genau eine Woche hin bis zur Konichi, wo der Film eigentlich auf Deutsch gezeigt werden sollte. Dort konnte man den in den letzten Jahren auch immer schon vorkaufen, bevor es den überhaupt im Handel gab. Aber das fällt jetzt natürlich auch ins Wasser, da der ja immer noch nicht fertig synchronisiert ist. Ja, da hatten wir letztes Mal schon drüber spekuliert. Da hatten wir auch noch die offizielle Meldung von Kase, dass es jetzt wirklich ins Wasser fällt. Also der Film wird dann nicht zu sehen sein, wie es eigentlich geplant war. Ja, ist nur schade, wenn man sich jetzt ausschließlich sozusagen die Tickets gekauft hatte, nur um sich diesen Film im Vorfeld zu kaufen. Naja, ich glaube, das macht keiner. Dafür ist die Konichi zu gut. Und ich hatte ja aber im Forum schon von einigen gelesen, dass sie sich wirklich das Ticket auch teils nur wegen der Conan-DVD oder Blu-ray geholt hatten. Natürlich kommt sie jetzt trotzdem. Aber ist natürlich was versprochen wurde und jetzt wird's nicht gehalten von Kase-Seite. Da kann man natürlich im Endeffekt nicht immer was für. Ich weiß jetzt nicht, es waren die Synchronsprecher, die ja zu spät aus dem Urlaub gekommen sind. Ja, könnte man Kase jetzt die Schuld zuschieben oder auch nicht? Auf jeden Fall kommt er jetzt nicht und wenige haben sich das Ticket gekauft. Ich hoffe, die Konichi wird es dennoch ausgleichen, denn es soll ja eine sehr schöne Convention sein. Ich war noch nicht dort. Werde dieses Jahr das erste Mal dort sein oder dort gewesen sein, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und Bianca ist ja auch vor Ort, nicht wahr? Ja, stimmt. Ich werde allerdings nur am Freitag da sein. Und am Samstag ist unser User-Treffen, wo dann aber auch Kevin dabei sein wird. Genau, Kevin kommt auch, ist auch alle 3 Tage da, soweit ich das weiß. Ist natürlich blöd, dass er jetzt nicht hier ist, kann er es nicht erzählen. Ich bin auch alle 3 Tage da. Und ich weiß gar nicht, ob sonst noch jemand aus dem Conan-Cast-Team vor Ort ist. Ich glaube, Christian ist auf jeden Fall da, der Altmoderator. Ja, Christian wird als Helfer da sein. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht beim User-Treffen sein, aber dem läuft man schon mal über den Weg, wenn man ihn denn schon kennt. Genau, wir kennen uns ja alle. Und wer nicht auf die Konichi gehen kann, hat natürlich immer noch die Chance, zur Frankfurter Buchmesse zu kommen. In Frankfurt am Main, nicht an der Oder. Das ist ja Mitte Oktober, soweit ich weiß. Da sind wir auch vor Ort. Ich auf jeden Fall am Samstag. Kevin auch, glaube ich, noch am Sonntag. Und Olli, du bist ja auch ja, da. Ja, auch ne? Am Samstag. Am Samstag auch. Okay, da wird dann auch das User-Treffen sein. Ja, also bei mir steht's noch gar nicht fest. Ich tendiere mal dazu, eher nicht da zu sein. Aber kann sein. Wenn ich das Geld habe, dann fahre ich auch hin. Dann haben wir noch 2 weitere News beim Bereich Anime in Deutschland. Diesmal hier etwas mehr News. Die interessantere kommt auch gleich noch. Zunächst die Information über den neuen Wandkalender. Der ist jetzt auch offiziell erschienen. Kostet 12,95 Euro als unverbindliche Preisempfehlung. Wie immer von Kase veröffentlicht, da Kase bei Detective Conan für den Anime verantwortlich ist. Hier als Anime in Deutschland gelistet. Hatten wir schon in den vergangenen News-Podcasts darüber berichtet. 12 Blätter wird es geben und ein Titelblatt. Also gerne mal anschauen. Vielleicht auch über den Wikishop kaufen, dann haben wir noch ein bisschen was davon. Geht natürlich alles zurück ins Projekt, hatten wir schon häufig auch gesagt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, ich freue mich auch sehr darüber und habe mir den Kalender natürlich dann auch gleich mal über den Shop gekauft, weil ich bin wirklich sehr stolz darauf, diesen super Kalender dann zu haben. Ich habe ihn noch nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich werde ihn mir dann etwas später im Jahr holen. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis 2015 losgeht. Und der 2014er Kalender hängt hier noch so schön. Da will ich jetzt keinen anderen Kalender drüber hängen. Ich könnte ihn drunter hängen. Hab den Kalender noch nicht, aber wird auf jeden Fall noch angeschafft. Ja, du kannst ihn ja auch kaufen und dann erstmal eingepackt schön zur Seite legen. Ich kann ihn mir auch zu Weihnachten wünschen, das mache ich. Ja, dann noch eine weitere interessante News zum Anime in Deutschland-Bereich. Und zwar geht es um Yep, das Unterformat von ProSiebenMax. Also praktisch das My Pokito von ProSiebenMax. Da hat Yep gesagt, dass Yep weiterhin großes Interesse an Detective Conan hatte. Es war ja vorher schon der Fall, dass Yep sich für Detective Conan interessiert hatte. Die Rechte nicht verfügbar waren. Das ist leider immer noch der Fall. Aber wir haben erneut bestätigt bekommen, dass Yep Detective Conan auf jeden Fall gerne zeigen würde, es aber nicht zeigen kann, weil die Rechte nicht verfügbar sind. Das heißt, sie liegen wahrscheinlich in Japan oder bei Viva oder bei RTL 2. Man weiß es ja immer nicht so genau. Und deswegen schätze ich mal, kann man auch nicht damit rechnen, dass Yep Detective Conan in absehbarer Zeit, sprich ich würde mal sagen in diesem Jahr, noch bringen wird. Wenn, dann müssen wir auf 2015 hoffen. Nachdem bei Viva jetzt ja der komplette Anime-Block gestrichen wird, im Oktober ist da ja Schluss, weil Viva nicht mehr nach, weiß ich gar nicht wann, 17 Uhr senden wird, sondern jetzt Nickelodeon diesen Sendeplatz abends irgendwie bekommt. Bin da nicht genau auf dem Laufenden, aber Anime bei Viva ist jetzt auch vorbei, genauso wie bei RTL 2, ging bei Viva ein Stück schneller. Leider muss man sagen, und damit auch die Ausschreibung für Detective Conan, damit auch der beliebte Hashtag VivaConnen auf Twitter wird es nicht mehr geben. Nicht bei Viva, vielleicht dann bei Yep. Ich bezweifle aber, dass es dann VivaConnen heißt, sondern eher wahrscheinlich YepConnen, wenn es so ein Hashtag geben wird. Ja, hoffen wir, dass die Lizenzen bald verfügbar sind, dass sich Yep um diese Lizenzen bemühen kann und dass wir dann Detective Conan vielleicht bald wieder im deutschen, frei verfügbaren Fernsehen zu sehen bekommen. Also ich denke schon, die kommen da dran. Wer will, der kommt auch da dran. Ich meine, in anderen Ländern ist Conan ja auch um einiges weiter gelaufen als hier. Damit meine ich andere europäische Länder im Umkreis. Ja, also es sollte nicht so schwer sein. Vielleicht liegt es am Geld, sei es an sonst was. Ja, und wenn sie es dann endlich haben, kriegen wahrscheinlich die Synchronsprecher erstmal Burnout, wenn ich schon Monate brauche, diesen einen Film hier rauszubringen, auf den wir jetzt doch wieder einen Monat länger warten müssen. Na dann. Man muss natürlich sagen, die Synchronsprecher sind ja auch mit anderen Serien noch beschäftigt, also, oder Film. Ich meine, die ganzen Sprecher bei Detective Conan, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, die sind natürlich noch in anderen Serien und Film sprechen da irgendwelche Rollen. Ich meine, den Meguré hört man ja ganz häufig. Der ist ja überall zu hören. Wenn ihr mal Fernsehen einschaltet, einen Film oder eine Serie guckt, dann hört man hin, irgendwo taucht der da auf. Oder Ai Haibara meinetwegen auch ganz häufig zu hören. Oh ja, und das ist schon erstaunlich. Tobias Müller auf jeden Fall. Der ist auch überall mit der Conan-Stimme, mit der Shinichi-Stimme. Also bei in Japan ist es ja mal ein bisschen anders, da haben die Synchronsprecher ja immer mit einer Serie schon relativ viel zu tun. Bei Detective Conan ist ja so, die Sprecher sprechen, soweit ich weiß, nur Detective Conan werden ja auch super bezahlt, ganz anders als hier in Deutschland. Na, die haben auch andere Sachen gemacht. Soweit ich weiß, ist der Synchronsprecher von Kogoro eigentlich der japanische Synchronsprecher von George Clooney. Das heißt, der wird schon was zu tun haben. Und Minami Takayama hat... Vielleicht macht sie jetzt nur Conan, aber sie hat auch nicht immer nur Conan gemacht. Und ah, okay. Ja, es war ja noch bei Toomix. Ich glaube, das macht sie momentan jetzt auch nicht mehr. Aber ja, die haben schon was zu tun. Ich denke, es könnte aber auch bei Yep weiterhin eine Chance geben, um mal das berühmt-berüchtigte Thema anzusprechen mit neuen Folgen. Bei One Piece kommen ja bald neue Folgen. Relativ bald sogar schon. Ich glaube, 56 neue Folgen. Und neue Filme haben die auch synchronisiert, meine ich, in Zusammenarbeit mit Kase. Also könnte auch die Möglichkeit bestehen, dass nach One Piece vielleicht neue Detective Conan-Folgen kommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Erstmal muss Detective Conan den Weg zu Yep finden, dann wird es wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 Wiederholungen der 333 Folgen geben. Und dann gibt's vielleicht 2016, 17, 18, 19, 20 neue Detective Conan-Folgen. Ja, ich denke, sie können es. Ich habe da mehr Vertrauen in Jep als in Viva, muss ich ehrlich sagen. Und als in RTL 2 sowieso. Das Geld hätten sie ja bei ProSieben Max. Steckt ja ProSieben, Sat.1, ja. Kabel 1 dahinter. Kennt man alles, gute Sender. Bei RTL 2 ist es ja eher so, das gehört ja zur RTL-Gruppe, klar. Die haben aber auch Geld. Ich glaube aber, es liegt eher am Interesse. Und Jep zeigt da viel mehr Interesse. Ich glaube aber, bei RTL ist es so, dass RTL, RTL 2 und Super RTL und was da noch alles dazu gehört, eher mehr eigenständig arbeiten, habe ich auf jeden Fall das große Gefühl. Und bei ProSieben und Sat.1 ist es eher so, dass auch miteinander gearbeitet wird. Sieht man ja an den ganzen übergreifenden Sendungen wie The Voice und was da noch alles läuft. Das läuft ja auf ProSieben und Sat.1 und RAN, also diese Fußball-Sendung, die läuft ja sowohl auf Sat.1 als auch auf Kabel 1. Also da wird immer häufig hin und her geswitcht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch geldlich ein wenig zusammenhängen. Von daher sehe ich hier die größere Chance, als bei RTL 2 an neue Folgen zu kommen. Ja, ich denke aber auch, es liegt wirklich am Interesse. Ja, vor allen Dingen aber auch, weil sie ja jetzt schon neue Folgen quasi von einer Serie ja so gut wie sicher haben. Stimmt, das ist natürlich auch ein großes Argument. Bei RTL 2 war es ja immer so, dass zwar früher neue Folgen kamen, da war ja auch Detective Conan noch mit neuen Folgen ausgestattet, bis zur 333 eben. Aber nach 2006 brach es ja so langsam ein bei RTL 2. Und ich weiß gar nicht, ob es danach noch irgendeine andere Serie gab, bei der es neue Folgen gab. Ja, bis 2012 oder so ist es eingebrochen. Dann haben die es ja eingestellt, das Anime-Portal dann auch. Und dann ging es ja los mit dem Rätselraten, wie geht es jetzt mit Anime in Deutschland weiter. Dann kam ja Viva, Tele5 kam ja teilweise, jetzt ProSieben Max als Nachfolger sozusagen von RTL 2. Ja, ich finde es schade, dass auch gerade Viva aufgehört hat, weil Viva ja auch schon einen kleinen Schritt in eine große Richtung gegangen ist, indem sie damals die Uncut-Folgen teilweise gezeigt haben. Ja. Aber bei Viva war es wahrscheinlich so, dass da einfach von oben Druck gemacht wurde von dem MTV oder wer auch immer da drüber steht. Und die haben gesagt, Viva hat nicht genug Quoten oder was ich was. Nickelodeon läuft besser. Switchen wir das Ganze um. Setzen mehr auf Nickelodeon, das ist jung, modern. Ich meine, MTV ist ja schon abgesetzt worden im freien Fernsehen, läuft jetzt, meine ich, noch über Sky. Ich denke, Viva wird ein ähnliches Schicksal ereilen. Es ist auch nicht mehr das, was es mal war. Es war ja ein Musiksender und das ist seit YouTube eigentlich nicht mehr gefragt. Und Viva als Anime-Sender umzustrukturieren, war vielleicht eine Übergangsnotlösung, aber hat jetzt so auch nichts gebracht. Wir brauchen wieder einen richtig guten, reinen Anime-Sender. Und jetzt, wo wir Jep haben, sind wir da wieder ganz gut bedient. Die Grundschüler sind gerettet. Also ich empfange Jep leider nicht, also ProSieben Max. Finde das wirklich sehr, sehr bedauerlich, da ja alle Anime laufen, die so im freien Fernsehen laufen. Sogar abends und nachts, den ganzen Nachmittag. Man könnte eigentlich den ganzen Tag Anime schauen, so wie es früher bei RTL 2 der Fall war. Kann ich jetzt nicht. Ich muss mir noch irgendwas überlegen, wenn neue Detective Conan Folgen gucken, da muss ich irgendwie an ProSieben Max rankommen und einen Satellitenschüssel aufstellen, alles mögliche muss ich unternehmen. Die werden hoffentlich eine Mediathek haben, wo du die wenigstens im Internet nachgucken kannst. Das haben die ja, oder nicht? ProSieben Max, da kann man sich doch die Folgen online angucken. Ein paar Folgen kann man sich da angucken. Eine Woche hast du, glaube ich, immer Zeit. Ja, das kriege ich hoffentlich hin bei neuen Detective Conan Folgen. Dafür würde ich sogar alles in Kauf nehmen. Da würde ich sogar nachts um 3 aufstehen und mir die Folgen angucken. Ja, dann noch eine Meldung beim Manga in Deutschland. Da sind wieder 3 neue E-Books rausgekommen. Band 13, 14 und 15. Die könnt ihr euch jetzt für 4,99 € sichern. Bei Amazon, ebook.de, bei iTunes könnt ihr sie alle kaufen. Wie gewohnt von EMA. Nächsten Monat gibt es dann wieder 3 weitere Bände und dann wieder 3 weitere Bände und wieder 3 weitere Bände, bis EMA irgendwann beim aktuellen Stand angekommen ist. Das kann noch ein paar Monate und Jahre dauern, aber EMA schreitet voran, wieder 3 neue E-Manga hier. Dürft ihr euch gerne kaufen. Ja, dann weiter zur spoilerfreien Zone. Da haben wir zunächst eine News aus Italien, was uns ja eigentlich gar nicht mal so brennend interessiert. Doch. Es sei denn, es erscheint ein neuer Manga-Band oder wie in diesem Fall neue Detective Conan-Folgen. Juhu. Und die werden schon ab September, also ab sofort, zu sehen sein. Genau. Nicht wahr, Bianca? Ja, ich bin ja der neue Kevin hier. Du musstest mich so ansprechen. also wir haben den Trailer dazu auf unserer Conan News-Seite eingestellt. Den könnt ihr euch gerne angucken. Ihr müsst wirklich nicht mehr sehr gut Italienisch dafür können. Aber ach, wenn ihr Französisch, Spanisch könnt, versteht ihr das, was da gesagt wird, sowieso. Das ist wahrscheinlich wie bei den japanischen Trailern zu Detective Conan. Einfach angucken, die Bilder sieht man. Man erkennt zwar nichts, aber man weiß, es ist da spannend wird eigentlich, und irgendwas passiert. Grundsätzlich wird eher nur geschrien und du hörst einfach nur Detektiv Conan und dies und das. Und damit kommt Italien jetzt auf über 630 Folgen. Einfach mal doppelt so viele, wie wir haben, was mich total neidisch macht. Die sind ja fast mit den Japanern gleich auf, wissen irre viele Sachen, die wir hier nur wissen, wenn wir den Manga gelesen haben. Und es macht mich einfach super neidisch. Ich wünschte, ich könnte perfekt Italienisch. Und einige von euch können das ja glücklicherweise. Also, ja, ich bin neidisch auf euch. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, diese News zu lesen. Also, das ist, ja, dadurch, dass man es hier in Deutschland ja eher so enttäuscht wird von der Sache, war das da, auch wenn es uns jetzt nicht betrifft, fand ich es aber doch sehr schön zu lesen, dass es überhaupt noch irgendwo neue Conan-Folgen geben wird, dass die halt vertont es werden. Es gibt sie, die neuen Folgen. Ja, auch wenn man von hier aus was anderes gewohnt ist. Deswegen freue ich mich für die Italiener. So, da haben sie ordentlich viel Spaß jetzt mit den neuen Folgen. Ja, mich freut es auch für Italiener, dass es dort endlich wieder vorangeht. Ich hatte ja schon häufiger mal davon gelesen, dass es in Italien neue Folgen gibt. Hier mal neue Folgen und nach 2006 ist man natürlich sehr, sehr neidisch, was das angeht. Ihr wisst ja, seit 8 Jahren jetzt gab es in Deutschland keine neue Detective Conan Folgen. Dafür jetzt in Italien, fast direkte Nachbarn. Die sind ja auch mit den Manga-Bänden immer recht nah bei uns. Also wir veröffentlichen den Band ja immer rund ein Jahr nach den Japanern. In Italien ist es ähnlich. Dort kommt der Band manchmal einen Monat früher, manchmal einen später. Also auch dort sind sie recht gut dabei. Die Italiener scheinen also sehr Detective Conan begeistert zu sein. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich hoffe, dass es in Deutschland vielleicht auch gesteigert wird. Oder vielleicht sieht ja Jepp oder Viva oder... Na, Viva ist jetzt lustig. Wie Detective Conan in Italien ankommt. Schließt ähnliche Rückschlüsse für Deutschland. Und vielleicht gibt es ja hier dann auch neue Folgen. Bleibt ein weiterer Wunschtraum nach über 8 Jahren. Aber ich glaube dran. Ich glaube ganz fest daran. Ja, das hat ja auch einen Vorteil für uns, denke ich, dass Italien schon so weit ist. Das heißt, es muss ja irgendwie möglich sein, diese neuen Folgen aus Japan zu bekommen. Das heißt, ich sehe da auch Hoffnung für uns. Wir brauchen nur den Sender, der sich dahinter klemmt und ja, Jepp, bitte. Ja, hoffen wir mal, dass Jepp jetzt, wie gesagt, das macht. Mit One Piece sind sie ja schon mal in eine richtige Richtung gegangen. Gut, dann kommen wir zu den weiteren News, eher eine kleine News, und zwar ist in Japan wieder eine neue DVD veröffentlicht worden, die 190. zum japanischen Anime. Darauf sind die Episoden 709, 710, 711 und 718 zu finden. Unter anderem der Fall um einen unbestätigten Aufprall. Da müsstet ihr ja ganz weit hinten irgendwo im News-Podcast schon mal eine Bewertung von uns bekommen haben. Dann der Fall um Alle haben es gesehen. Auch mit Heiji, soweit ich weiß. Und dann eben die Folge, die Filler-Folge, ein teuflischer Kreislauf. Ja. Ah, das war im News-Podcast Nummer 10 und Nummer 12 2013, also gut ein Jahr her, dass wir die Episoden besprochen hatten damals. Dann noch eine sehr interessante Meldung, die mich auch sehr gefreut hat. Und zwar gibt's in Japan eine neue Compilation, oder wie auch immer man das aussprechen mag, zu den japanischen Anime-Openings und Endings. Es gibt ja immer dort eine CD, die rauskommt, wenn sich genug Anime-Openings und Endings angesammelt haben. Darauf werden dann ganz viele verschiedene Stücke gesammelt und veröffentlicht. Nachdem die vierte CD im, weiß gar nicht wann, irgendwann 2011 kam die auf jeden Fall raus. Da waren dann die aktuellen Openings und Endings zu sehen, bis hin zu Teardrops. Und noch ein bisschen weiter, meine ich. Jetzt gab es wieder eine neue CD nach 3 Jahren, auf denen auch wieder ganz viele interessante Titel zu finden sind, unter anderem Miss Mystery, Misty Mystery, Q&A, Try Again, Override, Pilgrim, Your Best Friend, ganz viele japanische Titel. Auf jeden Fall sehr toll, dass es dort auch weitergeht mit The Best of Detective Conan Five, wie es ja dann in der englischen Übersetzung heißt, heißt in Japan auch so. Ganze 15 Titel sind dort zu finden. 6 Openings, 9 Endings, also grandios. Umgerechnet kostet die CD 23 Euro. Und wer noch eine DVD dazu haben möchte, der muss 26 Euro umgerechnet auf den Tisch legen. Bei der DVD, die dazu beiliegt, ist es dann der Fall, dass dort die Openings und Endings zu sehen sind, also die Animation aus dem japanischen Anime, allerdings ohne Texte da drauf. Also bei den Openings und Endings ist ja immer der Fall, dass irgendwelche Credits sind, dann steht dann der und der hat den Anime produziert und so weiter. Das ist dann bei der DVD nicht mit drauf, also wirklich das reine Rohmaterial von den Anime-Ausschnitten ist dann da zu sehen. Das wäre cool, wenn wir sowas hier auch hätten. Wir hatten ja mal einen Conan-Soundtrack, wo natürlich keine DVD dabei lag. Aber ja, wenn wir jetzt irgendwann mal neue Conan-Folgen hätten, dann wünschte ich mir auch, dass da irgendein Synchronstudio da wieder sich hinterklemmt und uns eine neue CD macht. Und obwohl, die japanische hätte ich auch gerne. Wir hatten ja mal die Anime Nation hier, wo ein paar japanische Conan-Songs immer mal dabei waren. Ja, aber so eine reine japanische Conan-CD wäre cool. Soweit ich weiß, ist die Detektiv Conan-CD hier aus Deutschland ja auch schon vergriffen. Leider! Und ich hab sie nicht. Ich hab so gut wie alle Anime-CDs, nur nicht den Conan-Soundtrack. Zum Glück habe ich mir damals eine sichern können und Olli hat ja auch eine, soweit ich informiert bin. Ja, habe ich gleich mit, glaube ich, sogar als erstes zugeschlagen, als ich damals in der Werbung das gesehen habe. Absolutes Muss, ja klar. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan von Openings und Endings, egal ob es jetzt deutsch oder japanisch ist. Also die CD hätte ich hier auch gerne von den japanischen. Ja, ich denke, da würden wir uns alle drüber freuen und vor allem auch die, wie du schon sagtest, Fans der Openings und Endings, die ja musikalisch eigentlich ganz okay waren, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt. Q&A war jetzt bei den Animationen eher schlecht. Aber wenn man das nur hört, ist es natürlich auch was ganz anderes, als wenn man dann noch die Animation aus dem Opening dazu hört. Und vor allem erinnert man sich natürlich auch an die zahlreichen Folgen, die damit verbunden sind. Also, wenn ich ein Opening höre, verbinde ich meistens 1, 2, 3 spezielle Episoden, die dann auch mit dem Opening ausgestattet waren. Und sehe dann das Opening mit, oder das Ending mit diesen Augen. Ja, dann hatten wir noch ein weiteres neues Interview mit unserem Meister Gosho Aoyama, das im Super der Jazzburg 70 Plus zu finden waren. Der wurde vor einiger Zeit veröffentlicht. Jetzt ist auch einiges aus dem Interview dort bekannt geworden. Das Super der Jazzburg fasst ja die Manga-Bände 61 bis 70 nochmal zusammen inhaltlich. Und da gab es dann auch ein mehr oder weniger interessantes Interview mit Gosho Aoyama, das wir auch für euch übersetzt haben. Also einige, die relevanten Fragen haben wir übersetzt. Wobei man von Relevanz, ja, es ist eher fraglich. Aoyama antwortet da ja mehr spaßeshalber als richtig ernst. Könnt ihr euch gerne mal reinlesen bei uns auf conannews.org. Wobei natürlich auch manchmal einige Spoiler drin sein könnten, oder? Ja, es sind einige Charaktere werden genannt, die Spoiler sind, aber wenn man sie nicht kennt, dann weiß, kann man damit auch nichts anfangen. Also in dem Sinne ist es kein wirklicher Spoiler und der Rest ist, ja, totaler Quatsch, sag ich mal so. Er erzählt ja irgendwas. Ja, ich kann mal was zitieren, zum Beispiel Frage 103. Die Frage war, wie alt ist Jin? Aoyamas Antwort, wie alt sieht er aus? Super. Ja, super, danke, hat viel gebracht. Frage 100, haben alle Organisationsmitglieder ein Zuhause? Antwort, so sollte es sein. Ja, danke, viel schlauer bin ich jetzt nicht. Ja, das sind so die Antworten, die er vielleicht nicht geben will, aber er gibt ja auch manchmal Antworten, wo man schon ein bisschen was mit anfangen kann. Manchmal ja, ganz selten ja, aber da muss man sich wirklich durchs ganze Interview wühlen. Interessant fand ich auch die Sache, wo das angesprochen wurde mit der Side-Story von Conan hier auf dem Bildcover mit der doppelten Brille. Ah ja, das hatten wir im Conan-Cast ja mal besprochen, das ist dir ja aufgefallen. Ja, genau, ja. Das ist mir damals aufgefallen und so wie das klingt im Interview, wusste Aoyama das auch nicht. Nee, das ist ein Fehler, den er zugegeben hat. Naja, lest euch das Interview durch auf conannews.org. Kann ganz interessant sein, wenn man interessiert ist an ganz viel Quatsch von Aoyama. Ihr kennt ja den Quatsch, den er vorne in den Manga-Bänden immer reinschreibt. So ähnlich ist das. Manchmal ganz interessant, auch mit Handlungsbezug, aber in der Regel, ich will abnehmen, ich will keine Ahnung was. Ja. Weiter zur nächsten News. Da geht's um die Top 10 der Anime, die Japaner sich immer wieder ansehen können. Da wurde neulich ein Ranking veröffentlicht von Japan Today. Und Detective Conan ist auch mit dabei, nicht wahr, Olli? Ja, so sieht's aus. Und zwar ziemlich weit oben, möchte ich sagen. Und zwar ist Detective Conan unter den Top 10 auf Platz 3 gelandet. Hinter Laputa, Castle in the Sky oder das Schloss im Himmel, wie wir es hierzulande kennen. Und auf Platz 1 ist Mein Nachbar Totoro. Ja, also beides Filme von Ghibli, dem sehr bekannten Filmstudio. Und danach kommt dann direkt Detektiv Conan, was ich persönlich sehr interessant finde, weil, ja, Ghibli zu schlagen ist natürlich immer schwierig. Und dann aber auf Platz 3 gleich, ja, unser aller Lieblingsserie. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vor allem im Nachhinein ein wenig nachvollziehbar, da Detective Conan eben zeitlos ist, zeitlos bleibt, bis auf die technischen Geräte und so weiter, die verwendet werden. Aber ansonsten kann man sich einen Fall, zwei bis drei Episoden sind ja meistens immer zusammenhängend, kann man sich einfach anschauen und dann Spaß dabei haben, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Okay, man muss Conan kennen, man muss Kogoro kennen, ran vielleicht auch die Organisation, aber ansonsten kann man sich die Folge anschauen, genießen, während man bei anderen Serien, zum Beispiel One Piece, was auch mit dabei ist, auf Platz 4, da braucht man ja immer eine gewisse Vorkenntnisse und muss auch immer dann gefühlt weiterschauen, weil das ja kein Ende hat. Also kein richtiges Ende. Da gehören ja meistens 50 bis 70 Episoden zusammen. Bei Detective Conan ist es so, das sind 2 bis 3 Folgen, manchmal sogar bei Filler-Folgen nur eine. Kann man sich immer mal wieder anschauen. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, wie es ja auch manchen Japanern auch geht, dass man die Handlung von manchen Episoden auch im Laufe der Zeit gerne mal vergisst, weil es einfach so viele sind, dass man sich vieles gar nicht merken kann. Das kennen wir doch alle, oder nicht? Ja. Also ich kenne es auf jeden Fall auch. Dann noch zu einer sehr, sehr interessanten Information. Und zwar geht es um den Kaito Kid Anime, der ja jetzt schon am 4. Oktober, also in einem Monat, in Japan starten wird. Und da hat Bianca noch ein paar genauere Informationen zu, nicht wahr, ja, Bianca? Ja, schon wieder. Ja, wir haben einige neue Informationen. Zum einen soll der Anime heißen Magic Kaito 1412. Dann ist es so, wir hatten ja letzten Conancast schon drüber spekuliert, wird es einfach wieder eine Fortsetzung von dem bisher laufenden Anime oder wird es eine Neuproduktion? Und ja, es ist eine komplette Neuproduktion, die ab dem 4.10. um 17.30 Uhr in Japan laufen wird. Und diesmal kommt auch Conan in einigen Gastauftritten drin vor. Juhu! Nicht mehr nur so in einer Szene wie in jeder Folge von dem alten Anime, ja, sondern, ja, also das vermute ich jetzt mal, dass er auch hoffentlich mal eine Sprechrolle bekommt. Und gut, was viele von euch jetzt vielleicht schade finden, es wird ganz viele neue Synchronsprecher geben. Und zwar für Aoko, für Akako, für Hakuba. Aber man kann euch beruhigen, Kapei Yamaguchi bleibt der Synchronsprecher von Kaito. Ja, finde ich sehr, sehr erstaunlich, dass Kaito Kid seinen alten Synchronsprecher behält. Denn der Grund für die Synchronsprecherwechsel ist ja, dass es jetzt eine Doppelbelastung gibt. Nämlich kommt ja jede Woche jetzt eine neue Kaito Kid oder Magic Kaito 1412 Folge. Und eine neue Detective Conan Folge direkt hintereinander, also praktisch eine Stunde sprechen pro Woche. Wobei. Und das, bei den anderen Sprechern ist es ja so, dass die häufig von Detective Conan übernommen wurden. Beispielsweise hat die japanische Sprecherin von Ranmori, ich kenne ihren Namen jetzt nicht, die hat auch Aoko synchronisiert. Und dass dort jetzt eine sehr hohe Belastung gibt, wenn sie sowohl Ran als auch Aoko sprechen muss, jede Woche, das ist natürlich klar. Und dass dann hier gewechselt wird, kann ich gut nachvollziehen. Beim Sprecher von Kaito Kid ist natürlich so, der taucht in Detective Conan jetzt nicht so häufig auf. Bei Kaito Kid natürlich umso häufiger, aber dann ist die Doppelbelastung eher gering. Und deswegen wird es hier wahrscheinlich keinen Wechsel geben. Freut mich natürlich sehr, dass der Synchronsprecher erhalten bleibt. Bei den anderen ist es ein wenig schade, aber ich finde es sehr verständlich, dass da gewechselt werden muss. Um nochmal auf den Punkt mit Conan zurückzukommen, der Kaito Kid Manga beginnt ja wieder von, also der Anime, der Magic Kaito 1412 Anime beginnt ja wieder von null, also ganz von vorne, das hatte Bianca ja schon gesagt. Allerdings soll es auch einige seine Auftritte aus Detective Conan nochmal neu verfilmt geben. Das heißt, Kaito Kids Auftritt meinetwegen bei Detective Conan, wo er ganz am Anfang da war mit dem Black Star, das soll nochmal aus der Perspektive von Kaito Kid gezeigt werden. Das finde ich auch sehr interessant. Und da wird dann Detective Conan oder Conan Edogawa natürlich nochmal auftreten. Muss er ja, anders geht's nicht. Finde ich sehr spannend, dass sie das einbauen. Ein interessantes Feature. Denn sonst wäre der Magic Kaito 1412 Anime ja auch schon nach 20 Episoden vorbei. Das sollte natürlich eigentlich jetzt nicht sein, schätze ich mal. Von daher wird sie den ein oder anderen Gastauftritt von Kaito Kid in Detective Conan nochmal jetzt aus Kaito Kids Perspektive geben. Ist dann natürlich die Frage, wie häufig das der Fall sein wird, ob es alle Auftritte sein werden oder nur einzelne, besondere und vor allem wann die in den Magic Kaito 1412 Anime eingebaut werden. Ja, da bin ich schon gespannt drauf und ich hoffe mal, dass die Reihenfolge vielleicht diesmal besser eingehalten wird. Ja, das hoffe ich auch. Also jetzt mal, weil alles kreuz und quer durcheinander. Ja, wobei das ja bei Kaito Kid irgendwie egal ist, solange man die Hauptstory nicht stört. Und ja, die Rahmenhandlung geht leider nicht wirklich voran. Da ist ja bisher noch nicht viel gelaufen. Hoffen wir mal, dass sie dieses Mal die Organisation auch möglichst originalgetreu machen und nicht wieder irgendwelche Charaktere da einsetzen, die es ja selbst im Manga nicht gibt. Obwohl die ganz interessant waren. Wäre cool, wenn Gosho die dann im Nachhinein übernommen hätte. Aber man soll ja nicht seinen Plan durcheinander werfen. Jo, gut. Dann würden wir uns jetzt an dieser Stelle von Kevin verabschieden, der ja nicht beim Anime und Manga in Japan dabei Tschüss, sein möchte. Kevin! Wenn ihr auch nicht gespoilert werden wollt beim Anime in Japan oder beim Manga in Japan, könnt ihr natürlich jetzt ausschalten und dann zum Auto am Ende nochmal wieder einschalten. Das ist ja auch in den Fußnoten hier verlinkt beim Conancast. Gerne mal reinschauen, wann das Outro beginnt und dann wieder einschalten. Ansonsten fangen wir jetzt an zu spoilern. Ja, alternativ hättest du mich jetzt rausschmeißen müssen. Ich bin ja hier der Kevin-Ersatz. Ich brauche dich aber leider noch, denn du sollst ja die beiden Episoden gleich vorstellen. Stimmt, und zwar ich. Die Episoden 748 und 749. Da geht es um die Love Story im Polizeihauptquartier. Was hat es denn damit auf sich, Bianca? Ja, da fange ich jetzt mal mit an. Und zwar, juhu, endlich, die Love Story wird weitergeführt zwischen Sato und Takagi. Da haben wir alle drauf gewartet. Und es beginnt gleich schon mal richtig, naja, nicht spannend, sondern vielleicht freudeerweckend bei Sato und Takagi-Fans. Denn die beiden haben ein Gespräch in der Tiefgarage, werden belauscht von Yumi und Mieke. Und es gibt so kleine Eindeutungen, dass Sato vielleicht schwanger wäre. Was Takagi glaubt, was Yumi und Mieke glauben. Und ja, jedenfalls rasseln Sato und Takagi letztendlich aber doch in einen Fall rein, in den auch die Detective Boys reingestolpert sind. Die spielen nämlich neuerdings ein neues Videospiel, was mich total an Attack on Titan erinnert. Titan Hunters heißt es. Und sie treffen dabei auf einen Jungen, der das Spiel ebenfalls spielt, ein besonderes Schwert hat, was sie noch haben wollen und dann sagt, kommt mit zu mir, zu meinem Bruder in die Wohnung und dann dürft ihr da auch mal mitspielen. Da freuen sie sich drauf, gehen zu dem in die Wohnung und was passiert im Nachbarapartment, wird eine Leiche gefunden. Der einzige Verdächtige, den wir hierbei haben, ist der Bruder von dem kleinen Jungen, Toshinari heißt er. Und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wie hat er diesen Mord begangen. Dazu kommen Sato und Takagi eben und versuchen jetzt herauszufinden, wer der Mörder ist, wie er den Mord begangen hat. Können das natürlich nicht ohne Conan, der die ganze Zeit Hinweise gibt und sogar erstaunlich viel von sich selber preisgibt. Also er sagt die ganzen Vermutungen. Und Sato und Takagi führen die aus. Das heißt, er versteckt sich gar nicht mal hinter seiner Fassade, dass er nur ein kleines Kind ist, sondern löst sie ziemlich selber. Ja, dabei gibt es auch lustige Anspielungen. Zum Beispiel zieht Sato Conan als Leichenmagnet auf, sagt aber, haha, an Kogoro kommst du noch lange nicht dran. Obwohl es ja eher andersrum wäre. Ja, letztendlich ist es in der zweiten Folge dann so, zweiter Teil derselben Folge, dass das Ganze im Polizeihauptquartier beginnt und ja, Yumi und Naeko Miike haben ja ein bisschen Mist gebaut im Hauptquartier. Sie haben nämlich allen von der Vermutung erzählt, was am Ende der Folge dann darauf hinausläuft, dass Takagi natürlich von allen gehasst wird, aber das Ganze wird leider dann doch aufgelöst, das Missverständnis. Schade eigentlich. Aber naja, mehr will ich jetzt auch nicht zur Folge spoilern. Guckt sie euch selber an und entscheidet selbst. Ja, ich habe die Folge auch gesehen. Also hat mir sehr gut gefallen, die Story zwischen Takagi und Sato. Also ja, wenn man es nicht kennt, dann ja, könnte man da wirklich auf die falsche Fährte geleitet werden. Und na, der Fall an sich, den fand ich jetzt eigentlich nicht so besonders. Das war eigentlich alles sehr leicht durchschaubar und das Motiv und so konnte man eigentlich auch sehr schnell rausfinden und so. Und ja, wenn ich das abschließend zu einer Bewertung führen möchte, ja, dann sage ich, Takagi Sato Story heben das Ganze ein bisschen hoch, der Fall aber eher durchschnittlich, also bleibe ich bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Videospielschwertern. Ja, ich muss dir da leider recht geben. Also ich fand den Fall auch eher unterdurchschnittlich. Das Einzige, was daran anders war, war, dass diesmal der Täter halt wieder schon bekannt war. Und ansonsten war der relativ leicht aufzulösen. Also da habe ich auch noch viel miträtseln können. Was mich aber gestört hat, ist eben diese eine Tatsache mit den Morgenzeitungen und Abendzeitungen und vertauschten Daten in Japan. Da kommen wir als Deutsche nicht drauf, können den Fall insofern da leider nicht mit weiterlösen. Also fand ich den Fall eigentlich relativ blöd. 1,5 bis 2 Sterne würde ich dem geben. Die Sato und Takagi-Geschichte hat es auch rausgeholt, auch wenn es, ja, wäre schön gewesen, wenn Takagi, Yumi und Miike mit ihren Vermutungen doch recht gehabt hätten. Das sag ich jetzt als Sato und Takagi-Fan. Der Geschichte würde ich daher eine 4,5 geben und komme letztendlich auch auf eine mittlere Durchschnittsbewertung von 3,0 bis 3,5 Titanen. Das war's auch schon zu den laufenden Episoden. Mehr haben wir gar nicht gesehen. Nee, weitere Episoden gab's nicht. Die kommen dann erst noch. Gab ja auch bei Detective Conan dann sozusagen eine Sommerpause. Jetzt am 6. September lief schon die Episode 750, der vom Meer Betrogene. Die werden wir dann eben beim nächsten Mal besprechen. Und dann kommen am 20. und 27. September der Doppelfall um den Fall mit um den Fall der winkenden Schildpattkatze. Ja, super. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Also an den Manga-Fall erinnere ich mich zwar noch, aber ich weiß, damals in dem Cast war ich nicht so begeistert von dem Manga-Fall. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Manga in Japan. Es sind wieder einige neue Kapitel erschienen, beziehungsweise gar nicht mal so viele. Auch da war teilweise Sommerpause. Aoyama hat die Füße hochgelegt und sich entspannt in der Sonne gewälzt, was auch immer. Wir wissen es nicht. Offiziell hat er ja recherchiert. Hoffentlich kommt da irgendwann mal irgendwas. Zunächst möchten wir aber noch den Abschluss des vorigen Falls besprechen mit Kapitel 905. Die Wahrheit steigt an die Oberfläche. Da wurde ja der vorige Fall mit Masumi Sera abgeschlossen, nicht wahr? Ja, Oli? So ist es. Der Fall im Schwimmbad, wird jetzt abgeschlossen. Der Mörder wird überführt. Wer das jetzt hier ist, möchte ich aus Spoilergründen denn nochmal nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine recht interessante Konstruktion, die sich da ausgedacht wurde. Und ja, nachdem dann der Mörder überführt ist, dann wechselt die Szene wieder auf, die Szene wie vorher. Sera entschuldigt sich halt nochmal bei Sonoko, Ran und Conan, ja, dass jetzt aus dem schönen Hotelbesuch dieser Mord wurde und dass eigentlich da gar nichts Schönes mit bei war. Und Ran findet das allerdings auch gar nicht so schlimm, weil da kann ja keiner was für, das weiß ja keiner. Und naja, dann gibt es halt in dieser kurzen Konversation dann noch so einige interessante Dinge. Und ja, Rans Gedanken sind da vor allen Dingen sehr interessant, denn auch sie scheint jetzt der Meinung zu sein, Sera schon einmal getroffen zu haben. So wie Conan uns das ja auch schon des Öfteren gesagt hat. Ja, bei Ran war es ja noch der Fall, dass sie da irgendein Wellenrauschen hört, wenn sie an Sera denkt. Darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Und was ich noch ganz interessant fand am Ende dieses Kapitels, das ihr eigentlich selber lesen sollt, war aber dieses Mädchen, das jetzt ja auch wieder noch was Altes aufgegriffen wird, das mit dem Magier oder dem Zauberer. Finde ich sehr schön, dass Aoyama das nicht vergessen hat, dass es ihm im Gedächtnis geblieben ist. Wie das dann alles zusammenhängt, das solltet ihr am besten selber nachlesen, ist eigentlich viel zu brisant, als dass man hier das schon vorweg nehmen sollte. Ja, sehr gut gefallen hat mir dieses Ende des Kapitels. Der Fall an sich war ja, wie gesagt, sehr durchschnittlich. Von daher würde ich hier auf 3 von 5 Glasscherben gehen. Ja, die Bewertung, ja stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, ich hatte ja letztes Mal schon eine Orientierungsbewertung abgegeben und ja, durch das Ende sage ich jetzt mal, das ist jetzt auch schon wieder so ein, wirft schon wieder interessante Sachen auf, also es wird auf jeden Fall spannend. Ja, wie das den Trick, das mit dem Trick war aufwendig, aber fand ich auch mal interessant zu sehen, dass sowas überhaupt funktioniert. Und ja, ich würde mich, denke ich mal, durchaus zu einer Steigerung der Bewertung hinreißen lassen und vergebe 4 von 5 Swimmingpool-Wassern. Swimmingpool-Wassern, ja. Abgefüllte Flaschen bald zu kaufen. Ja, dann haben wir noch einen nächsten Fall, etwas interessanter, wie ich finde, Kapitel 906. Die freundliche Tante, der Auftakt zu einem neuen Fall. Und da geht es auch gleich wieder los mit den Detective Boys. Ja, aber diesmal ein wenig interessanter, als man es vermuten könnte. Und zwar unterhalten sich am Anfang Conan und Ai miteinander. Da möchte Conan einiges über Rum in Erfahrung bringen. Und Ai plaudert auch ein wenig aus dem Nähkästchen, dass Rum das zweithöchste Mitglied in der Organisation sei, sie Rum aber noch nicht getroffen habe und viele verschiedene Gerüchte über ihn gehört hätte, dass es sich bei Rum um einen Greis handeln könnte, um eine weiblich aussehende Person oder auch um einen sehr starken Mann. Diese drei Optionen stellt sie in den Raum und dann wird das Gespräch leider durch die Detective Boys unterbrochen, die auf einen, also auf, durch die anderen Detective Boys, Ayumi, Genta, Mitsuhiko, die auf einen Jungen hinweisen, der sehr ja, fassungslos auf der Straße steht und ihnen berichtet, dass eine Frau ermordet worden sein soll. Auf die Frage, ob er jemanden gesehen hätte, antwortet er dann, dass er einen Greis gesehen hätte, einen weiblich aussehenden Mann und einen stark aussehenden Mann, was ihm auf die genau die Beschreibung von Rum zutrifft, weswegen Conan gleich sehr entsetzt ist, ob Rum hier in der Gegend ist und will sofort mit dem Jungen zum Tatort. Dort finden sie dann auch die Frau, die sich erhängt hat oder erhängt haben soll. Allerdings steht kein Stuhl oder ein Podest unter der Leiche, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass es um Mord geht, wie so häufig bei Detektiv Conan, nicht Selbstmord, sondern Mord. Und nach einigen Untersuchungen am Tatort stellen dann auch Conan und Ai sehr schnell fest, dass die Organisation nicht am Werk war, da einige Spuren hinterlassen wurden, was ja nicht üblich ist bei der Organisation, und Rum demnach ausscheidet als Täter. Dennoch sind die drei Personen natürlich tatverdächtig und es gilt jetzt herauszufinden, wer denn den Mord begangen hat und vor allem wie. Die häufigen Fragen bei Detective Conan, ihr kennt sie alle schon. Ja. Ja, demnach wird es folglich wahrscheinlich noch 2 weitere Kapitel geben, ein drittes vielleicht auch noch, wenn es hochkommt. Ja, alles in allem ein sehr durchschnittlicher Fall, wie ich bisher finde. Ja, also den Anfang fand ich natürlich wieder sehr gut. Die Gespräche zwischen Conan und Ai über die Organisation sind immer packend und fesselnd. Und dann kommt wie immer der berühmte Unterbrecher in irgendeiner Form. Und ja, ich hoffe ja, dass wir noch ein bisschen mehr wieder in die Richtung Organisation gehen und dass eventuell vielleicht am Ende vielleicht so ein Schatten auftaucht und da dann irgendwie rauskommt, dass vielleicht das der neue Organisationscharakter sein könnte. Was ich mir gut vorstellen könnte bei Rum, ist, dass er entgegen der Organisationsrichtlinie handelt und vielleicht doch Spuren am Tatort hinterlässt, um eben davon abzulenken, dass die Organisation vor Ort, weil ich meine, Conan und Ai wissen ja beispielsweise, dass die Organisation keine Spuren hinterlässt, und weil er ja hinter Rai, Scotch und keinem anderen, also Ethan Hondo hinterher ist und diese Mäuse oder Ratten in der Organisation ausfindig machen will und diese Ratten ja eben auch wissen, wie die Organisation handelt, dass sie keine Spuren hinterlässt, kann es ja vielleicht eine Strategie von ihm sein, doch Spuren zu hinterlassen, und das könnte vielleicht hier der Fall sein, wobei ich mich da wahrscheinlich an dem Grashalm festhalte, den es noch gibt, dass Rum hier irgendwie auftritt. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, um bei der Realität zu bleiben. Ich wünsche es mir aber trotzdem. Aber so wie wir Aoyama kennen, wird das wieder einer. Oh, ich reiß mal was ganz Spannendes an und enttäusche euch dann alle wieder. Ja, ich bin gar nicht mehr enttäuscht, muss ich sagen, aber ich will Rum früher treffen als Berman damals. Das war ja grausam. Naja. Ja, ist ja auch noch die Frage, ob Berman jetzt da noch vielleicht mit hinzukommt, ne? Wo hinzu? Zu dem Fall? Ja, Conan hat ja am Anfang ja spekuliert oder darüber nachgedacht, Kir oder Berman um Informationen über Rum zu fragen. Hat das allerdings dann irgendwie halbwegs verworfen. Ich weiß nicht, ob er doch noch danach fragen möchte. Ich meine, bei Berman, die haben ja ein relativ gutes Sie Verhältnis. Sie können sich ja auch in der im Café einfach mal so treffen. Ja, auf eine Tasse Kaffee und dann mal kurz mal über Rum plaudern. Jo, warum nicht? Ja, auf jeden Fall noch viel Potenzial in diesem Fall, wie ich finde. Ist ja erst der Anfang. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde hier auch zu 3 bis 4 Rumgläsern tendieren. Also ist sehr schwer momentan noch nach einem Kapitel. Ja, daher würde ich mich auch erstmal komplett mit der Bewertung raushalten, da ich auch noch nicht weiß, wie das so sich entwickelt. Also wenn es in Richtung Organisation geht, dann eventuell auf jeden Fall schon mal Richtung 3 oder mehr. Je nachdem, wie viel Organisation es wird. Gut, soweit die aktuellen Manga-Kapitel aus Japan. Dann noch kurz die Verkaufszahlen zu Band 84, der ja bekanntlich am 18. Juli in Japan veröffentlicht wurde. Jetzt hier noch nachgereicht die Verkaufszahlen. In der Eröffnungswoche lag der Band auf Platz 3 hinter Magi, The Labyrinth of Magic und Fairy Tail. Allerdings auch nur, weil es zu Band 84 eine Special Edition oder Limited Edition gab, die gesondert verkauft wurde. Wenn man die Verkaufszahlen der beiden Bände zusammengerechnet hätte, wäre Detective Conan auf Platz 1 gewesen. So allerdings nur auf Platz 1 und Platz 3 und 9. Und in den Wochen danach rutschte der Band natürlich ab, wie man es nicht anders erwarten sollte, wenn der Band schon länger raus ist. Verkauft er sich weniger, weil ihn sich die meisten in der ersten Woche kaufen. Dennoch recht beachtliche Zahlen auch danach. Und insgesamt waren er nach den ersten 3 Wochen 426.000 Bände verkauft worden. In etwa so viele wie bei den vorigen Bänden. Also hier darf man keine Schlüsse draus ziehen. Detective Conan verkauft sich nach wie vor so gut wie eh und je, würde ich dazu sagen. Gut, das war's dann. Dann sind wir auch vorbei, ja. Dann sind wir auch am Ende des Podcasts hier heute angelangt, am Ende des 9. News-Podcasts im Jahr 2014. Ihr könnt nächsten Monat gerne wieder zuhören, an dieser Stelle noch die Verweise auf unser Wiki, conanwiki.org, conanforum.org ist das Forum zum Wiki, conannews.org, unser Newsblog, wo ihr das Interview mit Aoyama nachlesen könnt, und vieles weitere findet ihr dort auch, eigentlich alles. Dann sind wir auf Facebook zu finden, facebook.com/ConanNews, twitter.com/ConanNews, und auf YouTube sind wir auch zu finden als youtube.com/ConanNews. Seit neuestem sind dort auch die aktuellen ConanCasts zu finden, also gerne dort mal reinschauen. Vielleicht schaut ihr hört diesen Podcast sogar über YouTube. Er wird dort auf jeden Fall zu finden sein. Auf iTunes könnt ihr den Cast allerdings auch hören. Als ConanCast sind wir dort zu finden. Weitere Verweise habe ich nicht. Bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und vielleicht sieht man sich ja mal auf einer der kommenden Conventions. Tschüss, ihr Lieben, und ich hoffe, euch alle auch auf der Konichi und hoffentlich auch auf der Frankfurter Buchmesse zu sehen. Bis dann! An den Manga-Fall erinnere ich mich zwar noch, aber ich weiß, damals in dem Cast war ich nicht so begeistert von dem Manga-Fall. Ach nee, ich auch nicht. Ich hab mal nachgeguckt, ich kann den gar nicht mehr. Ja, okay. Yep, yep, yep, yep, yep. Dann drück mir auf Stopp, Clemens. Auch nicht da heute. Mit oder ohne Countdown? Komm, meine Sache. Mit Countdown. 3, 2, 1, Stopp!